Folge 13 von 24. Macht die Eisenbahn, wir freuen uns, dass Sie noch nicht von Bord gegangen sind. Entschuldigung, der Regisseur zwingt mich, das an dieser Stelle zu sagen. Auf der weiteren Reise unserer drei Helden stieg in Bukarest, was keiner ahnte, der berühmt-berüchtigte Verkleidungs- und Verfolgungsverbrecher Bratislav Pekipenko zu. Erst als man in Bukarest feststellte, dass plötzlich keine Verbrechen mehr geschahen, die die Handschrift von Pekipenko trugen, dafür aber im Wüstenexpress, schloss man daraus, dass er sich unerkannt an Bord geschlichen hatte. Und so hätte beinahe eine wilde Verfolgungsjagd im Wüstenexpress ihren Lauf genommen, wenn man ihn denn erkannt hätte. Das ist wirklich eine vermaledeite Situation. Was? Also, wir wissen, dass er da ist. Wir wissen, dass Bratislav Pekipenko an Bord ist. Aber wir wissen auch, dass wir keine Chance haben, ihn zu stellen. Er ist viel zu schnell für uns, weil er ein begnadeter Verfolgungsverbrecher ist und bisher noch jeden abgehängt hat. Zum anderen ist er ein ebenso begnadeter Verkleidungsverbrecher. Das heißt, auch wenn wir ihn verfolgen wollen würden und könnten, wir würden gar nicht wissen, wen wir verfolgen sollten und warum. Dennoch nahm eine rasante Verfolgungsjagd ihren Lauf, nachdem mehreren vermögenden Damen und Herren ihre Wertsachen abhanden gekommen waren. Ist alles weg. Wir sind beraubt worden. Das ist ein Skandal. Was sollen wir jetzt tun? Das wird ein Nachspiel haben. Sie werden von meinen Anwälten hören. Sie haben doch gar keine Anwälte. Dann kaufe ich mir welche. Und dann mache ich sie fertig. Herr Friedrichsberg, ich flehe Sie an. Ich gehe auf Knie. Tun Sie bitte etwas, damit das Ganze nicht in einem totalen Fiasko endet. Retten Sie die Weiterfahrt des Wüstenexpresses. Guter Mann, jetzt stehen Sie mal wieder auf. Nein. Ist doch nichts leichter als das. Wenn dieser Pekipenko wirklich so ein Verkleidungsgenie ist, dann müssen wir einfach nur noch jemanden im Ausschau halten, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben oder den es jetzt zweimal gibt. Und der ist es dann. Friedrichsberg, du bist genial. Ich widerspreche nicht. Ja, das stimmt. Aber wann wissen wir denn, wen wir doppelt sehen oder wen wir nicht kennen, wenn wir eh nicht alle kennen und die, die wir kennen, nur einmal sehen? Hm? Das ist eine gute Frage. Doch dann kam der Moment, an dem jemand fast zeitgleich zweimal gesehen wurde. Dem habe ich den Ober doppelt gesehen. Oh, das gilt nicht. Ich meine den anderen Moment. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gerade Bratislav Pekipenko gesehen. Was? Dann nichts wie hinterher. Nicht so schnell. Komm hinterher. Hier lang. Ist er nicht da lang? Nach wem schauen wir denn? Wem laufen wir hinterher? Ich habe gerade wen doppelt gesehen, den ich vorher noch nie gesehen habe. Das ist er. Da ist er rein. Nein, hier. Lauft ihr nur vor. Ich verstopfe hier hinten den Durchgang. So kesseln wir ihn ein. Und? Hast du ihn? Nein. Du? Nein. Da hinten ist er. Wo? Er muss gerade an dir vorbeigeschossen sein, da. Das war der Luftzug gerade. Wie ist er denn an mir vorbei? Das wüsste ich auch gerne mal. Unten durch, bei deinen O-Beinen. Na hör mal. Mach Platz, wir müssen hinterher. Allerdings ist in einem fahrenden Zug die Verfolgung weitaus diffiziler, als man sich das vorstellen kann. Gerade für jemanden, der nicht unbedingt ein Verfolgungsverbrecher ist. Nämlich, wenn der Zug vorwärts fährt und ich renne im Zug in umgekehrter Richtung, dann müsste ich doch eigentlich auf Stelle laufen. Und wenn ich in Fahrtrichtung im Zug renne, müsste ich doch viel schneller sein, als wenn ich stehen bleiben würde oder einfach nur sitzen. Und selbst wenn der Zug sich schneller fortbewegt als ich, so bin ich doch schneller als der Zug, weil wenn ich im Zug von hinten nach vorne renne, komme ich irgendwann an das vordere Ende des Zuges, noch bevor der Zug selber sein vorderes Ende erreicht. Also wird mich, egal wer mich verfolgt, niemand schnappen können. Gegen mein Entkommungssystem, sagt man so, kommt keiner an. Und wenn er da auch kompletten Unsinn schwafelt, sollte er leider dennoch recht behalten. Egal, wie sehr sich Friedrichsberg und seine beiden Freunde auch bemühten, Pekipenko war ihnen immer einen Schritt voraus. Friedrichsberg, ich kann nicht mehr. Solange wir ihn verfolgen, wird er seine unglaublichen Entkommenskünste gegen uns anwenden. Wir müssen ihm eine Falle stellen, also so tun, als wollten wir ihn nicht mehr verfolgen und ihn dann in seiner Verkleidung dingfest machen. Und wie soll diese Falle aussehen? Also ihr seid ja ganz schön außer Atem. Ihr müsst mal was für eure Kondition tun. Das musst du gerade sagen. Zu mehr als dumm rumstehen reicht es bei dir schon lange nicht mehr. Ja, dumm rumstehen und dabei gut aussehen war immer meine Devise. Ich habe eine Idee, wie wir Bratislav Pekipenko entlarven könnten, ohne dass wir ein allzu großes Risiko eingehen. Wir hören? Damit mein Plan aufgeht, müssen wir nur alle Reisenden für 21.30 Uhr in der Bar zu einer Runde Eierlikör auf Kosten des Hauses einladen. Und die Einladung dazu soll Sir Lancelot jedem Einzelnen in diesem Zug überbringen. Das ist eine tolle Idee. Und wozu soll es gut sein? Ich wette, unser genialer Verkleidungsverbrecher wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, uns mit einer genialen Verkleidung zu narren. Ja, und wie willst du ihn dann entlarven? Er könnte ja als jeder kommen. Wird aber nicht als irgendjemand kommen, sondern als jemand Besonderer, wenn ich seine Eitelkeit richtig einschätze. Und genau so geschah es auch. Es war kurz nach 21.30 Uhr, vielleicht auch 21.34 Uhr, kann aber auch 21.36 Uhr gewesen sein, egal, als sich neben Friedrichsberg, Straten und Dahl auch sämtliche anderen Zugreisenden zum Eierlikör on the Rocks an die Bar gesellten. Ah, alle sind wie von Ihnen bestellt hier. Danke, Sir Lancelot. Sie erinnern sich noch? Sicher, Herr Eigen. Schön, dass auch Sie da sind. Na, so ein Gratis-Drink lässt man sich doch nicht entgehen, oder? Darf ich mich auch dazu gesellen? Mr. Hamilton Focus, gerne. Gut, dass Sie da sind. Auf weibliche Gesellschaft legen Sie wohl gar keinen Wert, was? Auf weibliche schon. Eine Unverschämtheit. Und wir? Sie sind? Bill. Und Sie? Bob. Bill und Bob könnten Eismarke sein. Guten Abend. Da ist sie. Oh, die Dame in Rot. Mhm. Ja, jetzt aber die, also hinterm Ohren. Faustdick, ne? Einen Moment Ruhe, bitte. Sind alle beisammen? Ja, wir haben Durst. Ich muss ganz dringend Ruhe. Und jetzt Eierlikör on the Rocks für alle! Jubel brach los. Die Stimmung in der Bar war prächtig bis ausgelassen. Denn es sollte auch nicht bei einem Likörchen bleiben. Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Der Tag wird doch erst dann genossen, hat man sich einen Schnaps geschossen. Sehr schön gesprochen, Herr Olaf. Und danke, Jürgen. Meine Damen, meine Herren, ich habe Sie alle hierhin einladen lassen, weil ich Ihnen etwas Besonderes vorführen möchte. Sir Lancelot Smith hier hat mir nämlich ein Geheimnis verraten, das wir heute mit Ihnen teilen wollen. Nicht wahr, Sir Lancelot? Ich weiß nicht, was Sie meinen, aber Sie werden schon recht haben. Sie wissen ja, um mein Gedächtnis ist es nicht immer so gut bestellt. Haiti, 1964. Sir Lancelot hat mir in einem stillen Moment anvertraut, dass er damals von einem Voodoo-Priester verflucht worden ist. Aber dieser Fluch ist auch zugleich ein Segen. Der Priester hat ihm in die Brust gegriffen und sein schlagendes Herz herausgenommen, ohne Betäubung und Skalpell. Der arme Sir Lancelot weiß bis heute nicht, ob er das nur geträumt hat oder ob es damals wirklich geschehen ist. Er sah sein schlagendes Herz in der Hand des schelmisch grinsenden Priesters und hörte ihn dann folgenden Fluch sprechen. Du wirst für 120 Jahre auf dieser Erde wandeln müssen und erleben, wie langsam deine Sinne schwächer werden, deine Nasenhaare länger und länger, von denen aus deinen Ohren ganz zu schweigen, und du regelmäßig alles inklusive deines Namens vergessen wirst und an allen möglichen und unmöglichen Stellen in plötzlichen Schlaf fallen wirst. Und damit du diese Zeit auch schaffst, mache ich dich gleichzeitig unverwundbar. Kein Gift. Keine Klinge, noch eine Kugel kann dir etwas anhaben. Solltest du tödlich verwundet werden, wirst du für kurze Zeit in einen tiefen Schlaf fallen und wenig später wie neugeboren wieder auferstehen, bis dein letzter Tag endlich gekommen ist. Ich weiß nicht, was diese Geschichte scheint. Um Ihnen das zu beweisen, werde ich jetzt mit diesem Revolver... Sir Lancelot in die Brust schießen. Dort, wo sich sein Herz befindet, aber wenn es der Priester überhaupt zurückgelegt hat. Auf Haiti essen sie ja sehr gerne frische Innereien. Kleiner Scherz, Entschuldigung. Straten, wenn du unserem Freund bitte die Hemdbrust öffnen würdest. Moment mal, das war ein Scherz. Ich habe Ihnen da einen Bären aufgebunden. Sie wollen mich doch hier nicht vor allen Leuten töten. Keine Sorge, Sir Lancelot. Sie sind ja unverwundbar. Ich werde ihn jetzt in die Brust schießen. Sie werden ein halbes Stündchen im Nirvana sein und dann mit uns zur Feier dieses Mysteriums die Eierlikörvorräte des Wüstenexpresses vernichten. Ich zähle bis drei. Eins. Der Mann ist verrückt. Einer muss ihn aufhalten. Zwei. Sie wollen doch nicht alle Zeuge werden, wie dieser Verrückte mich erschießt. Und drei. Hilfe! Was ist hier los? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist der Beweis. Was? Wir hatten hier gerade niemand anderen als den Verkleidungs- und Verfolgungsverbrecher Bratislav Pekipenko vor uns. Oh, aber jetzt? Was ist mir, wo ist er denn? Jetzt keine ist Panik, weg, oder keine was? Panik, meine Damen, meine Herren. Aha. Er kann nirgendwo hin. Die beiden Ausgänge hier sind von meinen Mitstreitern Dahl und Straten verriegelt worden und werden von ihnen bewacht. Und sämtliche Fenster habe ich von Herrn Ola versperren lassen. Jawohl. Irgendwann muss auch er einmal kurz verschnaufen. Und dann sehen wir ihn. Er sitzt hier in der Falle. Das geht also noch falsch. Da ist er! Was ist? Da! Schnell! Schießen Sie! Jetzt! Sie begehen einen furchtbaren Irrtum. Ich bin nicht dieser Verbrecher. Ich bin Sir Lancelot Smith. Dann tut es mir leid, wenn ich mich geirrt habe. Wei! Sie haben mich erwischt! Im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Olaf, packen Sie ihn zu den beiden mörderischen Ladies. Wird sofort erledigt. Aber ich bin verrutscht. So wirst du uns auch so schnell nicht entkommen. Komm mit, Bürschchen, komm. Und jetzt? Trink mir auf den Schrecken noch ein Eierlikör, auf das die Gerechtigkeit immer siegelt. Ja. Wohlsein. Auf die Gerechtigkeit. Ja. Oh. Sir Lancelot. Sie haben schon ohne mich angefangen, meine Herren. Oh, was sehe ich da? Eierlikör. Sir Lancelot, Sie haben sich selbst um ein Haar verpasst. Wie sollte das gehen? Bin ich doch einzigartig. Und genau darauf trinken wir jetzt. Prost. Wohlsein. Wohlsein. Mach noch mal mit. Sehr gut. Weiter geht's mit Folge 14.